Mit dem klaren Votum hat Griechenland nun alle Bedingungen für ein drittes Hilfspaket erfüllt. 222 Abgeordnete votierten mit Ja, 64 stimmten mit Nein, 11 enthielten sich. Das dritte Hilfspaket für Griechenland soll ein Volumen von 86 Milliarden Euro haben. Regierungschef Alexis Tsipras war bei der Abstimmung erneut auf die Stimmen der Opposition angewiesen. 43 Abgeordnete seiner linken Syriza-Fraktion haben ihm die Gefolgschaft verweigert. Griechischen Medienberichten zufolge stehen nur noch 118 der 162 Volksvertreter der Regierungskoalition hinter Tsipras. Kommende Woche will er im Parlament die Vertrauensfrage stellen. In einer leidenschaftlichen Rede hatte der 41-jährige Ministerpräsident vor der Abstimmung eindringlich um Zustimmung geworben, um, Zitat, das Überleben des Landes sicherzustellen. Er habe das neue Sparprogramm akzeptieren müssen, um einen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ins Spiel gebrachten vorübergehenden Grexit zu verhindern.